hinausgegoren. Das hört sich an, als würde was gären können bis zum Ende. Also das finde ich schon zu naturwüchsig an der Stelle. Kral ist aus dieser Arbeit herausgerissen worden, ja. Und die Frage, was Kral nachher daraus gemacht hätte, wenn er nicht sagen wir mal, die Bremsschläuche versagt hätten. Dieses Wort festbeißen, unausgegoren, aber jedenfalls sozusagen, erst der Gedanke ist noch nicht zur Wirklichkeit gekommen, das ist ja explizit gesagt. Ja. Irgendwie, würdest du denn sagen, dass das, was wir davor gelesen haben, also über die Erkenntniskritik, also praktisch weiterentwickelt ist? Und wenn ja, also warum diskutieren wir sozusagen hier drüber, über diesen leichter verständlichen Text sozusagen weniger als über den anderen, der schwerer verständlich, aber möglicherweise theoretisch weiter ausgereift ist? Also ich meine, das sind jetzt zwei unterschiedliche Textsorten gewesen und die eine halt leichter zugänglich und da ist dann plötzlich Kral irgendwie jemand, der noch nicht weit genug gedacht hat und vorher ist das Abstraktionsniveau so hoch, dass man nicht drüber reden kann. Also irgendwie ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, komisch. Das ist jedenfalls nicht meine Position. Sie hat ja gefragt, oder es ging doch um die Frage, ist er rezipiert worden, ist er aufgenommen worden? Und dann wurde gesagt, nein. Und ich habe nur gesagt, im Handgemenge des Klassenkampfs aufgeschriebene Thesen und so weiter und so fort. Ich finde ja gerade das Gute daran, dass er in der Zuspitzung das Zeug aufgeschrieben hat, weil er gerade damit ja quasi einen Moment des Leninismus, also als Emelismus, eben selbstverständlich eben angekratzt hat. Und dass er dieselben Leute durchnimmt, die wir heute auch durchnehmen, dass wir uns bei Lukács und da und doch selbst klar werden, ja, wie die Organisationsfrage, wo die Probleme liegen, wo die dunklen Stellen liegen. Und da ist Kral, sage ich, offensichtlich auch in der Ausarbeitung, das meine ich doch nur damit, in der Ausarbeitung, noch nicht bis zur Wirklichkeit durchgedrungen. Sondern das sind eben vorläufige Thesen oder das sind eben, also so geht es mir bei beiden Texten, obwohl ich die beiden ja nicht, ich lese seit langer Zeit gerade schon, weil er mir auch was gibt, nämlich Fingerzeige, aber es wäre eine systematische Arbeit mit mehr Leuten nötig, um das auch ihn auf die Füße zu stellen, weil er ja auch natürlich einen idealistischen Touch hat. Ja, das ist schon kompliziert. Ich suche auch schon seit Jahren schon Leute, die zu Kral arbeiten. Seit 5, 6 Jahren. Hat er sich da nochmal gemeldet? Ich habe jetzt nicht nochmal auf die Post geguckt. Ich finde die Anstöße in aller Trockenheit. So, wir haben jetzt schon eine gute halbe Stunde mit dir noch hier zu diskutieren, dann musst du ja weg. Wollen wir da mal angehen, dieses Text mit Organisationsmodellen so? Fände ich nicht schlecht, das vielleicht jetzt zu versuchen. Und daran weiter zu diskutieren. Also ich würde sagen, auch da steigen wir einfach direkt in den Text ein, weil wir ohnehin in der Diskussion das bis jetzt schon verquickt haben und das wird sich wahrscheinlich jetzt auch wieder, werden Sachen sich wiederholen, die wir schon andiskutiert haben. Achso, 185. Also ich würde sagen, wir fangen mit diesem zweiten Römisch 2 an, oder? Ja. Ende.